Was ist das für ein friedlicher Ort, Herr Pastor? Ja, Fräulein Bettina. Und so schön ist bei euch. Der Park, das alte Gartenhaus und dort hinter der Steinmauer der Turm der Dorfkirche. Ein wahres Sommeridyll. Nicht wahr? Man könnte an sich wohl verstehen, wenn ein geplagter Mann, der mitten im Weltleben steht, sich manchmal hierher zurückzieht. Ach, da ist sie ja. Guten Morgen, Frau Peters. Schönen Dank und grüße Gott, Herr Pastor. Ist das möglich? Haben wir die Ehre, das gnädige Fräulein Bettina Clausen bei uns zu sehen? Ich hatte bei Herrn Pastor Imos etwas zu tun. Herr Pastor wollte mich durch den Park führen, weil es der nähere Weg zur Chaussee sei, wo mich mein Wagen erwartet. Also die Bitte, Platz zu nehmen, erübrigt sich. Leider. Frau Peters, ich komme gleich zurück. Ich begleite das gnädige Fräulein rasch zum Wagen. Sie finden mich hier in der Laube, Herr Pastor. So, da bin ich wieder, Frau Peters. Darf man sich einen Augenblick niederlassen? Aber bitte, Herr Pastor. Diese Bettina Clausen ist, solange ich denken kann, meine liebste Schülerin. Sie soll sehr fromm sein, wie ich gehört habe. Ihre Tochter ist nicht hier. Na, Inken ist in die Stadt gefahren. Ich erwarte sie aber jeden Augenblick zurück. Ich habe sie lange nicht gesprochen. Früher hatte meine alte Konfirmandin doch manchmal ein Viertelstündchen Zeit für mich. Jetzt vergisst sie scheinbar ganz und gar ihren einstigen Seelsorger. Oh nein, Herr Pastor, das ist die Art meiner Inken nicht. Bettina Clausen lebt nur für ihren Vater. Irgendetwas anderes existiert für sie gar nicht. Übrigens hat sie Sorgen, das arme Mädchen. Schwere Sorgen. Sie hat geweint. So? Das tut mir leid. Frau Peters, ich will offen mit Ihnen reden. Ich kenne Sie als verständige Frau, die ein gesundes Urteil allen Lebensfragen gegenüber stets bewiesen hat. Es sind die Besuche des Geheimrats hier bei Ihnen in Broich, die sowohl Bettina als der ganzen Familie Clausen große Sorge verursachen. In welcher Beziehung wohl? Weil der Geheimrat, soweit ich Bettina verstanden habe, seit der Zeit wieder zum Schlimmen verändert ist. Er hält sich, wie es scheint, nur mit Mühe in einem labilen Gleichgewicht. Ich selber kann darüber nichts sagen, aber Sie könnten mir vielleicht einen Wink geben, Frau Peters. Man hat von einer Krankheit gesprochen, aus der sich der Geheimrat langsam wieder emporgearbeitet haben soll. Wenn er hier bei uns im Bräuch ist, ist von einer Krankheit nichts zu merken. Trotz seiner 70 wirkt er noch jugendlich. Ob nicht vielleicht zu jugendlich? Herr Pastor, Sie spielen auf Inken an. Hier fehlen nun mir wieder alle Grundlagen, wenn ich über die Beziehungen des Geheimrats zu meiner Tochter ein vernünftiges Urteil, wie Sie es mir zutrauen, fällen soll. Von außen genommen scheinen Sie mir gänzlich unverfänglich. Von außen genommen? Aber von innen? Ja, hineinkriechen in die Menschen kann man nicht. Frau Peters, ich glaube doch, es ist gut, wenn ich Ihnen gegenüber wenigstens in einem Punkt noch mein Herz entlaste. Es ist vielleicht etwas, das einer verständigen Frau zur Warnung dienen kann. Frau Peters, die Clausens besitzen alten Familienschmuck. Er bedeutet den Kindern ein Heiligtum. Können Sie mir sagen, ob, was ich nicht glaube, etwas davon, ein oder das andere Stück will ich mal sagen, über den Geheimrat in den Besitz ihrer Tochter gewandert ist? Ich würde mich schwerlich darüber äußern, selbst wenn meine Tochter etwas davon erzählt hätte. Aber ich weiß und will es beschwören, kein Wort davon. Gott sei gedankt, das beruhigt mich. Die Glocke ruft, Frau Peters, leben Sie wohl. Für 11 Uhr ist eine Taufe angesagt. Leben Sie wohl, Herr Pastor.